Die dynamische Vermischung dieser Gruppen führte schließlich zu der Spezies, wie wir sie heute kennen. Um das alles richtig zu erforschen, ist es notwendig, dass wir nicht nur einen einzigen mystischen Ausgangspunkt betrachten, sondern ganz Afrika, fährt Eleanor fort. Tatsächlich müssen wir nur das Netz ein wenig weiter auswerfen, dann finden wir eine Reihe von homininen Fossilien, die wie die Funde aus Omo und Herto in Äthiopien eine bunte Mischung eindeutiger Homo sapiens-Merkmale, zum Beispiel ein flaches Gesicht und einen runden Schädel, und archaische Eigenschaften, so die dickeren Braunwülste, aufweisen. Dazu gehören auch die rund 300.000 Jahre alten Fossilien aus Jebel Irhoud in Marokko und die Funde aus dem südafrikanischen Floresbed, die ungefähr 260.000 Jahre alt sind. Die vollständige Ausstattung mit den Merkmalen, die häufig als charakteristisch für den Homo sapiens gelten, wird eigentlich erst vor 100.000 bis 40.000 Jahren erkennbar. Dies könnte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass aus diesem und dem vorhergehenden Zeitraum kaum Fossilien erhalten geblieben sind. So wurden die ältesten bekannten Menschenfossilien aus dem tropischen Westafrika auf ein Alter von nur 16.000 bis 12.000 Jahren datiert. Die Funde aus Iwo-Elero in Nigeria zeigen, wie lange zwischen den Gruppen des Homo sapiens in den verschiedenen Teilen des Kontinents eine beträchtliche morphologische Vielgestaltigkeit bestehen blieb. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zwischen den verschiedenen Abstammungslinien der Homininen genetischer Austausch stattfand und dass die heutige DNA sehr wenige Aufschlüsse über die geografische Verteilung in früheren Zeiten liefert, erscheint eine Neubewertung der vorhandenen genetischen Befunde für den afrikanischen Multiregionalismus zu sprechen, den Eleanor und ihre Kollegen für die Evolution des Homo sapiens unterstellen. Anstelle eines einfachen verzweigten Stammbaumes mit einem einzigen Stamm haben wir also zersplitterte afrikanische Wurzeln. Das gleiche Bild kristallisierte sich auch heraus, als Eleanor und ihre Kollegen auf den Flickenteppich kultureller Funde blickten, den die Populationen des Homo sapiens im mittleren und späten Pleistozän quer durch Afrika hinterlassen haben. Steinwerkzeuge bleiben wegen ihrer Widerstandsfähigkeit zuverlässig über lange Zeiträume erhalten. Und nicht nur das. Aus ihrer Form und Machart können Archäologen Rückschlüsse auf Verhalten und Technologie ziehen. Einer Vermutung zufolge war das Auftauchen unserer Spezies von einer Fülle neuartiger Steinwerkzeuge begleitet, die man in kompliziert gebaute Pfeile und Speere einfügen konnte und die deshalb eine höher entwickelte, durchdachte Herstellung erforderten. Solche Werkzeuge aus der sogenannten Mittelsteinzeit hat man zusammen mit menschenähnlichen Fossilien sowohl in Jebel Irhoud und Floresbed als auch im kenianischen Olorgesailie gefunden. Wichtig ist dabei, dass die Werkzeuge aus der Mittelsteinzeit je nach Region unterschiedlich aussehen. In Nordafrika führte die schnelle Ausdehnung der Graslandschaften unter feuchteren Klimabedingungen zu wachsenden Homo sapiens-Populationen und mit ihnen tauchten verbreitet einzigartige, komplizierte, pfeilförmige oder gestielte Steinwerkzeuge auf, die rund 120.000 bis 80.000 Jahre alt sind. Außerdem findet man Knochenwerkzeuge und Perlen aus Muschelschalen, die an komplexe, kulturelle Verhaltensweisen denken lassen. In Ostafrika dagegen herrscht bei Werkzeugen aus der Mittelsteinzeit, vor 300.000 bis 60.000 Jahren, große Vielfalt und Kontinuität.